Es ist die universelle Geschichte über den Widerstand und Kampf des Einzelnen gegen staatliche Willkür. Aber Heinrich von Kleist hat 1810 die Geschichte seines Helden Michael Kohlhaas in der gleichnamigen Novelle auch als komplexes Porträt eines Mannes gezeichnet, in dessen moralischem Rigorismus sich die Abgründe eines Besessenen zeigen. 1969 verfilmte Volker Schlöndorff die Kleistsche Novelle, jetzt in der grandiosen Adaption des französischen Regisseurs Arnaud de Palière, ist Mads Mikkelsen in die Rolle des Pferdehändlers geschlüpft, dem ein Baron zwei seiner Tiere willkürlich als Pfand einbehält. Als Michael Kohlhaas sie zurückholen will, ich suche meine Pferde, mein Herr, findet er nicht die wunderschönen Rappen vor, sondern abgearbeitete, heruntergekommene Tiere. Ihr habt mich zum Besten gehalten. Jetzt will ich meine Pferde zurück. Ich ziehe vor Gericht, Herr. Doch die Klage des Mannes wird abgewiesen. Und nun verwandelt sich der prinzipientreue Mann in einen Rächer, der in einem blutigen Aufstand, der immer mehr Zulauf bekommt, für sein Recht streitet. Bald zittert der Adel vor der Macht des Volkes. Doch ein Geistlicher, der Michael Kohlhaas in dessen Lager die Leviten liest, kündigt prophetisch die Zukunft an. Kohlhaas, was dich hier auf Erden erwartet, ist das Schafott. Arnaud de Palière hat die Handlung seines Michael Kohlhaas, die im 16. Jahrhundert spielt, aus Brandenburg und Sachsen in die französischen Cevennen verlegt. In dieser kargen, winddurchtosten Landschaft, ihren wie unendlich erscheinenden Weiten, durch die die Protagonisten reiten, schält sich das Universelle wie Archaische dieser Rachegeschichte besonders klar und eindrucksvoll heraus. Arnaud de Palières Film erinnert natürlich an einen Western, gnadenlose Rache, aber eben auch Kampf gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, die diesen Michael Kohlhaas in ein moralisches Dilemma führen, das Mads Mikkelsen eindrucksvoll interpretiert. Michael Kohlhaas von Arnaud de Palière, herausragend. Zwei Filme in einem, aber zusammen kommen sie nicht. In The Congress erzählt Ari Fuhlmann von einer Schauspielerin namens Robin Wright, gespielt von der wirklichen Robin Wright, die von einem Hollywood-Studio ein Angebot bekommt, das sie nicht ablehnen kann. Denn Robins Karriere ist am Ende und sie braucht Zeit und Geld für ihren autistischen Sohn. Wir wollen dich quasi abtasten, dich konservieren. Es soll uns gehören, dieses Ding, das sich nennt Robin Wright. Robin wird also digitalisiert. Und jetzt lächeln. Damit das Studio mit ihrer bzw. ihrer digitalen Kopie jeden Film drehen kann, den Robin niemals drehen würde. Dieser düstere Blick auf Hollywood in digitalen Zeiten ist Film 1 in The Congress und ist Realfilm. Dann springt im zweiten Teil Robin nach Schlucken einer Tinktur 20 Jahre später, nachdem sie ihre digitale Kopie verkauft hat, in eine ganz andere, animierte Welt. Und denken Sie bitte daran, Mrs. Wright. Abrahama City ist eine der Animation vorbehaltene Zone. Hier leben die Menschen in ihren durch Chemie-Cocktails erzeugten Träumen und Wunschfiguren, fernab jeglicher Realität, die ist nämlich inzwischen wüst und leer. 2008 beeindruckte Ari Fuhlmann mit den Animationen seines meisterhaften Antikriegsfilms Waltz with Bashir. Doch The Congress ist ein wirres Durcheinander, weil, wie gesagt, der Blick ins Hollywood-Geschäft und die Animation einer Parallelwelt aus chemisch erzeugtem Glück nicht zusammenkommen wollen. The Congress von Ari Fuhlmann. Langweilig. Enttäuschend. Je mehr ich nachgedacht habe, was ist eigentlich der einzige wichtigste Faktor, dass eine Firma noch einmal 140 Jahre bestehen kann, bin ich ganz klar aufs Wasser gekommen. Sagt Peter Brabeck, Chef des weltweit größten Nahrungsmittelkonzerns Nestlé, und beschwört in Urs Schnells Dokumentation Bottled Life, Nestlés Geschäft mit Wasser, eine Welt des sauberen Trinkwassers in Plastikflaschen, die der Konzern rund um den Globus verkauft. Wie wenig solch medienwirksame Hochglanzvisionen mit dem aggressiven Geschäftsgebaren von Nestlé und den anderen Wassermultis zu tun haben, das zeigt Urs Schnell in seiner eindrucksvollen Dokumentation. Im US-Bundesstaat Maine beispielsweise wehren sich die Anwohner inzwischen gegen die Ausbeutung ihrer kommunalen Trinkwasservorräte. Denn Tag für Tag pumpt Nestlé dort das Grundwasser ab, Kosten nahezu null, und verkauft das, was in den Gemeinden als sauberes Wasser aus dem Hahn kommt, unter dem Namen Polar Springs an der Ladentheke. Der Profit enorm. Und nur darum geht es den Wasserkonzernen, meint in der Doku Bottled Life Maud Barlow, bis vor kurzem Chefberaterin der UNO in Wasserfragen. Kritischen Fragen stellt sich der Nestlé-Konzern nicht. Erst kam die Interviewabsage von Nestlé-Chef Peter Brabeck, dann erzählt Urs Schnell in seinem Film Bottled Life. Dann bietet er uns an, einen Film im Auftrag von Nestlé zu drehen, über den Wasserverbrauch der Landwirtschaft. Für alles andere würden uns die Tore bei Nestlé verschlossen bleiben. Und zwar Weltweit. Bottled Life, eine Dokumentation von Urs Schnell. Spannend, ziemlich düster, herausragend.